Ich will mit uns morgens reden von der Botschaft aus dem Tag, das in Kolosser 3, Vers 12-17. Und der Titel, der Thema habe ich genommen mit den 17. Vers. Und der Titel für die Botschaft ist: Tut alles in Jesus in Numen. So dass wir mir wichtig, was ich dort lesen soll, tut alles, was die Seien in Donen sagt, dass du an unseren Herrn Jesus Christus in Numen, und der ich am Dank unseren Führer. Und wofür wird Trouble would be unsporn, wenn wir das praktischen leiden. Alles, was wir sein und donen, wenn wir dort wurden down an Jesus sie nun. Ich glaube, vielmals würden wir Dinge nicht sein, vielmals würden wir Dinge nicht tun, was wir tun. Und so, ich glaube, das Wort hier von Vers 12, ganz bad eng, das hat man zu tun mit den Gemeinden Bühnen. Und wo wir alle kennen, du wirst hören, dass nicht bloß den Prediger seine Abgabe, seine Verantwortlichkeit, die Gemeinde zu bieten. Weil der Prediger ist bloß ein Glied von der Gemeinde. Und wir sind alle Glieder und das ist ein Körper. Und so wir können alle mithalten, die Gemeinde zu bieten. Und das ist sehr, ich glaube, das ganze, ich will, dass das ganze übergehen, aber ich werde dann zwei Porten haben. Von der Umblis von Vers 12 bis 17. Und ich glaube, das hat voll zu tun mit, wo wir können und was sind und Christus an die Gemeinde bieten. Und mit wie sind wörtlich, dann sei ja gesehen, das folgt. Wie sollen die schaftlichsten Menschen sein hier bei ihr? Warum, wenn es was Gott von uns zu tun hat, in seinem Leib, der wir so deib zu uns. Und so, wenn wir mal die Versen da überlesen, dann die mit übergehen. Kolosser Kapitel 3, Vers 12-17. So, sie sind von Gott gewählt und herrlich, und er ist in Gott. Aus Sonne lud ihn nun von Gott beschenken, und tragt ihn Jesus seine Eigenschaften an. Sich von Horten erbarmen, freundlich sein, demütig, sanftmütig, und geduldig seinen. Verdreht einer den anderen und verjeft ihn ihren anderen. Wenn wir eine Klau hier in den anderen haben, so aus der Herr ihn verjeft haben, so muss die auch verjeben. Denn über alles sieht leichtulich, so dort alles zu einer vollkommenen Einigkeit, so dort alles an eine vollkommene Einigkeit verbunden wird. In Lut Christus in Fried und in den Horten regieren. Gott hat ihn dazu gewählt, seinen Frieden zu haben, aus Lehrer und einen Körper in sie dankbar. Lut Christus sind gut, rechtlich manchen wohnen, beliert und halb einer den anderen an alle Weisheit. Sing von einem dankbaren Gott, Psalmen und jässliche Leider Gott für ihren. In alles, was die Seien und Donen, dort an unseren Herrn Jesus seinen Namen, der ich am Dank Gott an den Führer. So wie das Wort, dann haben wir den Vers 12, das erste Wort, wo er sagt, die sind von Gott gewählt und herrlich. Weil dort hat ein Klima zu checken, weil dort ist erstens durch Gott, dass wir gerade sind, durch seine Gnade, dass alle Gott sind down. Das Paulus sagt, ich sehe durch die Gnade Gott, sie, was ich sehe, wie alle, ich und du, wir sind, wer wir sind, durch Gott seine Gnade. Das sagt, wir sind gewählt von Gott und herrlich. So, das ist erstens, dass Gott, der uns gewählt hat, wir haben uns nicht Gott gewählt, sondern dass Gott, der uns gewählt hat. Und wenn wir in Johannes 15, Vers 16 checken, wenn die Welt noch andrehen, wollen wir mal checken, was Jesus zu sagen. Wie gesagt, hier, Paulus sagt hier, die sind von Gott gewählt. Und herrlich. Sie hier in Johannes 15, Vers 16, du sagst Jesus, das steht, die haben mich nicht gewählt, aber ich habe mich jünt gewählt, so dass es heu, der uns gewählt hat. Und dann sage ich wieder, in Angestalt, dass die Gunen und Frucht tragen, Frucht, die geblieben wird, dann wird die Führer jünt geben, und wird die Aminen um und freuen. So dass es nicht wie die uns Gott gewählt haben, aber Gott hat sich uns gewählt. Und dann, wenn wir in Epheser gehen, dann bitte wieder, Epheser 1, Vers 2, wenn wir durchlesen, dann fangen wir das wahr. Jesus sagt, die haben mich nicht gewählt, aber ich habe mich nicht gewählt. Und hier in Epheser 1, Vers 2, du sagst Paulus, wie's euer heute Welt in Grund lädt, hat er uns bestimmt, an Christus seine helle, arschhelle Dinge zu sein. So hier sei wieder das Wahre. So dass Gott, der sich uns gewählt hat, euer heute Welt in Grund lädt, hat er uns gewählt, dass wir sollen seine Dinge sein. Und er hat es so bestimmt und er hat es so eingereicht, dass er uns will durch seinen Sehen annehmen und seine helle, arschhelle Dinge. Das sei er scheine wieder. Und dann 1. Petrus, Vers 1 und 2, war er. Du sei wieder war er. So, wir sind die Rat, dass es alles Gott sind dann. Alles, was wieder zu tun, ist der Helle Jesus, als bei uns in Worten und Arbeit gewesen, und hat uns getragen, er hat uns gewählt, und wenn wir hier geben, und dann wollen wir dort annehmen, dann wollen wir raten, sodass alle Gott sind tun. Wir haben nichts zu pochen. Und einzig, wo wir mit pochen können, wir können uns mit unseren Herrn Jesus Christus pochen, was er für uns getan hat. Hier in 1. Petrus 1, Vers Kapitel 1, Vers 1 und 2 sagt Petrus, Petrus, Jesus Christus, den Apostel, schriftet an alle Christen, die in Pontus, Galatien, in Kappadokien, in Asien, in Bithynien verstreut sind. Und in Vers 2, Gott der Führer hat sich in langen Trägen gewählt. Sie Gott der Führer hat sich in langen Trägen gewählt, weil es halb weiß, dass die wurden seine Kinder waren. In der Hell der Jes erst beginnt am Horten ohne Arbeit gewas in Haft dient durch Jesus Christus in Blut gereinigt. Am der Horchen muss Gnut und Fried beginnt teilnehmen. Sie heißt euch, Gott hat sich lang treu gewählt. Gott wiss, wer du wirklich wären. Du hast nicht, dass Gott sich auf was Menschen die Welt im Raden und was Menschen nicht. Du hast nicht, nicht wird es über Gott wiss. Und so hei sag ich, hei erst die Helle Jes, erst beginnt in Arbeit gewas. In die Helle Jes, erst auf die andere Arbeit gewas, in haf uns getragen. In haf dient durch Jesus Christus im Blut der Rennig. Paulus sagt hier in Kolosser 3, Vers 12, die sind von Gott gewählt und herrlich. Sie hei auf uns die herrlich. Durch sein Blut haf er uns die Rennig. So wir sind gewählt, wir sind herrlich, wir sind zu sie gesagt vor Gott. Und dann sage ich das Amt zu gehorchen. So das ist alles Gott sind down. Und dann, wenn wir in 2. Thessalonier Kapitel 2 gehen, du fängst wie das war. 2. Thessalonicher Kapitel 13, Vers 14. Sie Paul ist immer dankbar für die Christen. Und wir sollen auch dankbar sein. Wie sagt euch, und Lukas sagt das Wort, dass sogar der Himmel, die Engel im Himmel freuen sich über einen Sünder, was sich bekehrt. Und Paulus ist wie immer dankbar für die Christen. Und wir sind auch dankbar. Und wir hören, dass wir sich bekehrt haben, wir sind sehr dankbar und freuen uns mit. Und hier sagt der Wahre, sagt Paulus, wir möchten Gott in tief überdanken für ihn, unsere Brüder, der der Herr Gott ist. Gott hat ihn von Anfang an gewählt, dass die seilig waren. So hier sagt Paulus Vater, Gott hat ihn von Anfang an gewählt, dass die seilig waren. So Paulus sagt, sie sind von Gott gewählt und herrlich. Und dann Vers 14 sagt er, oder wieder sagt er, er herrlich ihn am Jesus in Lord dient und die Wahrheit bleiben. Sie wird erst Gott selbst, der uns Leid und seine Wahrheit bleiben. Dann Vers 14 sagt er, durch uns Leute gehen das Evangelium predigen. Sie die jetzt, wir in der Arbeit, in Kraft so ist das bei uns. Bei mir und die, die jetzt, wir bei uns in der Arbeit, und weil die, das Paulus sagt, durch uns Leute gehen das Evangelium predigen. Weil die somebody hat mit uns das Evangelium mitgeteilt, Gott Leute, somebody das Evangelium zu uns vertrauen, und jetzt wir bei uns in der Arbeit, und so, dass wir können die Ratwehr, so dass alle Gott sehen und donen. Über Gott braucht Menschen. Und ich glaube, wir sollen immer sehr vorsichtig sein. Die zweiten Mal, wo ihr das erfahren habt, dann auf einmal erst in irgendwem am Hort, die lächeln sehr am Hort, und die würden haben ein großes Verlangen, das Evangelium mit dem mitzuteilen, so dass Gott würde finden, dass sie gerade wären. Ich sehe mir sicher, dass die haben das alle erfahren. Weil dort ist, dort kommt von Gott. Dort ist Gott, der Jünger, sind dort an dir. Und so Gott will durch Jünger, durch uns dann, das Evangelium zu den Menschen bringen. Und mit den Römer 10, Vers 17, du sagst, Paulus, so kämpft der Glauben durch die Predigt und die Predigt von Christus in Wut. Sie die Glauben kämpft durch die Predigt und die Predigt kämpft durch Christus in Wut. Über Gott braucht Menschen, dem Gott sein Wut zu den Menschen bringen. Und dazu Paulus hier sagen, dass er durch uns Leute hier in das Evangelium predigen. So alle von uns, wir haben das Evangelium von somebody hier. Gott hat somebody gebracht, durch somebody hat er uns das Evangelium gebracht. Und so, dann die Glauben kommt durch das Hirn. Und das Hirn kommt durch die Predigt. Das Hirn kommt durch das Wort Gottes. So dass alle Gott dienen donen. Und Paulus sagt, die sind von Gott gewählt und herrlich. Und dort erst Gott sie da und dann sagt er, und er ist in Gott, er läuft uns. Wir wissen, dass Johannes 3, Vers 10, wo er sagt, dass Gott wie die Welt so gut, aber Gott läuft die Menschen so sehr, dass er sie in einzigen Sehen schreiten sei, dass all die in Anleben nicht darüber verloren gehen, über das ewige Leben können haben. So wie sein das? Er sagt, Gott ist in Gott. Gott hat ihn gewählt, hat ihn gereinigt und er läuft ihn. In Epheser 1, Vers 5, du sagst rück, sagt Paulus, willst Gott uns so gut wir, willst Gott uns so sehr leben deid, vor er dazu eingereicht, dass er uns durch Jesus Christus annehmen will aus seine Tier. Willst Gott uns so sehr leben deid, vor er dazu eingereicht, dass er uns durch Jesus Christus will annehmen. In Jesus, als er hier bei wir, die ganze Zeit, was er hier wir, hei leib de Sünde, hei hafte immer ihr leib. In Johannes 13, Vers 1, du fängst wieder an, du sagst, dass wir ruht vor dem Passafass, Jesus weiß, dass sie in der Tiet gekommen wir, diese Welt zu verloten, in Trägen und Führer zu gehen. Hei wir de Sünde in dieser Welt immer Gott gewas. Jesus, wir de Sünde immer Gott, hei leib de immer, in so Gott wir hei an, auch bei uns in ein. So, but on eng, Jesus life de Sinje. And he dat von der an nach, he life de. So, Paulus sagt, he sind von Gott gewählt und herrlich, and Gott, and he life ihn. And dann, nu sagt Paulus, here something, what Gott erwarten dat von uns, wills Gott dit genunen haf. And dat sagt er, and, und das nächste Porto in Kolosser 3, Vers 12, aus er das gesagt hat, sagte, aus Sonne, lud dich nicht von Gott beschenken und trag in Jesus seine Eigenschaften an. So nun sagte, aus Sonne, der Gott sich gewählt hat und die reinigt hat und der Herr leben wird, nun soll die in diese Eigenschaften antragen. Mit den anderen Eigenschaften sagt er nicht, Jesus seine Eigenschaften antragen, überzeichnet, wie sagen uns die Characters, die Eigenschaften, was wir uns sagen, untreiben. Und wir finden, dass, wenn wir durch die Feier Evangelium lesen, dann, dass all diese Eigenschaften hat Jesus. So, das sagt hier, aus Sünde, lud ihn nicht von Gott beschenken und tragen Jesus seine Eigenschaften an. Dann riecht er die Wasserringe ab, sagt er sich von Horten, Erbärmen, freundlich sein, demütig, sanftmütig, geduldig sein, verdreht einer den anderen und vergebt ihn ihren anderen. Wenn wir eine Klärung haben, den anderen, die in den anderen haben, so aus der Herr ihn vergebt hat, so macht die ihn auch vergeben. Und dann wird ihn sagt, aber alles sieht leichtulich. So diese Eigenschaften, sagt Paulus, die soll die ihn antreiben. Mit dem Philippa 2, Vers 5, du sagst, sagt Paulus, wie soll ein Kraft so gesund sein aus Jesus wir? Mit all diesen Eigenschaften hat Jesus. Und mit das habe ich einmal vielleicht nicht ganz recht verstanden, mehr ans Verstand, weil es schaffen, dass Jesus hier wir, Jesus wir voller Gott, aber zur selben Zeit wir ein voller Mensch. Das sage ich in Philippa 5, 2, Vers 5, 8 Uhr, der Heid tragt sich dort so aus Gott sein Üt und nimmt einen Menschengestalt an und sei wie Jehusam bad andaut. So er hat all diese Eigenschaften, weil die dort erst vor uns vielleicht nicht ganz, wir haben vielleicht mit Trouble dort zu bestehen. Wo schafft das, wo kann das möglich sein, dass er kann voller Gott sein, auch zur selben Zeit voller Mensch sein. Über das war das von einem sein, dort. Und so, wenn wir auch checken mit nur von was das in die Eigenschaften wären und ich habe hier Eigenschaften hier gefunden, das ist Meier, was wir können und nachher besser fragen, wie abgesagt, wo wir finden, was das in die Eigenschaften wären. Und das erste ist Mitleid. Und das finden wir auch hier in Vers 12. Das erste sagt, sie können heute erbärmen. Und Mitleid, wie Jesus erbarmt sich immer über die Menschen, er hat Mitleid mit den Menschen. In Matthäus 9, Vers 36, du lest wie, das sagt, aus heidert Volk sagt, jammer am dort über an, will servieren für jach und halblos, so schub unentwort. So Jesus hat Mitleid, er erbarmt sich. Und dort wir Jesus in die Eigenschaft. In so einer Eigenschaft soll wir haben. Paulus sagt, dort dient diese Eigenschaften untreten. Dort, die sollen so sein, als Christus wir. In Lukas 36, du sagst, dass du wehen, hab erbärmen, drüht so aus den Führer an Himmel hab. So Jesus hat immer Erbärmung über den Menschen. Wir wissen, dass Lazarus gestorben wir, die Schwester ging das sehr schlecht, und wir lesen dazu, dass Jesus hielt. Jesus hat Mitleid mit den Menschen. Und dann der zweite ist deinen. Jesus wird nicht gekommen, sich zu deinen Leuten über zu deinen. Und dort, wo wir auch sagen, Paulus sagt, wir sollen uns diese Eigenschaften antreiben. In Markus 10, Vers 44, du lesen wir, sogar die Menschen sehen scheinbar nicht, um sich zu deinen zu luten, über um zu deinen. In sein Leben zu geben, für viele Lustigkeiten. So Jesus, wir kommen zum Deinen, nicht sich zu Deinen Leuten, über zu Deinen. In Matthäus 10, Vers 28, war er sagt, dass wir die Menschen sehen, können nicht sich zu Deinen zu Leuten, über zu Deinen, in sein Leben Hand zu geben, für viele Fehler loszutreiben. So das, was Jesus gekommen wir zu deinen. So das wir ein von seinen Eigenschaften. Und Paulus sagt, wir sollen uns seine Eigenschaften antreiben. Dann das dritte, demütig. Wir wissen, dass Jesus wir demütig. In Johannes 13, Vers 5, du lesen wir dort, wo Jesus selbst die Jünger seine Feitwaschen leid. Und wenn wir von mir an der Tag sollen einer den anderen feitwaschen, ich glaube, dass das nicht so gemeint, dass wir das sagen. über das Wissen, dass wir uns sagen, dein Mädchen. Wir sagen uns dein Mädchen, immer dein Mädchen sein. Und das, was Jesus teilt. Ich glaube, wir neigen die von der sollen in anderen der Feind waschen, wir würden uns mit Seier weit raufluten. Seier dein Mädchen, dort wir dort können. Über dort wir ein von Jesus in ihr Eigenschaften, dein Mädchen. Und dann Nummer 4, vergeben. Und das ist auch, was Jesus teilt. Wir weiten nur, dass Jesus so ein Tritt hängen teilt. Was er am der Onnehallen teilt, hat er danach sogar früher vergeben, weil sie weiten nicht, was sie daunen. Und so sagt er, macht wie auch andere vergeben. So das wie auch von Jesus in Eigenschaften. Und dann Nummer 5, ganz handgegeben. Jesus wird ganz handgegeben. Jesus hat sich ganz handgegeben, Gott in Wahl zu tun. Weil wir nicht gekommen sind, Wahl zu tun, über Gott in Wahl zu tun. Und dass wir nicht leicht, dass wir schwor, wir weiten, dass das heute ein Garten wäre. Weil früh Gott dreimal, in Lukas, in Matthäus 26, Vers 39, wo er dann noch einmal mit wieder ging zum Beten, sagte er, und er ging noch einmal mit wieder und fall ab in Gesicht im Bett, mein Vater, wenn dort mehlich ist, dann lud diese Leiden von mir verbiegungen. Doch nicht so ist weil über so ist die Welt. So Jesus hat sich handgegeben, Gott seinen Wahl zu tun, und er bleibt du, er bleibt beständig du an. Er hat sich handgegeben, und er bleibt beständig du an. Und so, dort ist, was Paulus sagt, wir sollen uns trist durch seine Eigenschaften antreten. Und dann, das erste, beten. Jesus hat viel Gebet, Jesus hat ein Gebetsleben. Und Jesus, wir lesen dort vielmals, wo Jesus vor sich allein ging, zu beten. Einerseits fangen wir dort, wo Jesus die ganze Nacht über Gebet hat. Jesus wird zweimal nicht mehr zur Zeit streiten, weil wir immer reit im Halten, wenn die Menschen im Halten teilen. Er würde zweimal zur Zeit streiten, aber doch, wir werden immer Tiden, wo er Tiet nehmen, vor sich allein zu gehen, zu Gott zu beten. In Propharden, wo wir das fingen, der Lukas 4, Vers 10, da sagt dort, über Jesus denkt zu Tiden vor sich allein, zu beten. So Jesus denkt, zu Tiden für sich allein zu beten. So dass wir Jesus da, dass wir heute noch Zeit zu beten, heute ein gebetsvolles Leben. In Markus 1, Vers 34, dass wir, wo wir eine Schule waren, gelehrt haben, hat viele Kranke durchgeheilt. Und dann ging er mit Wasser von den Breiter Märten und ihr Haus. Und dann wir lesen dort, dass sie waren nicht an, wo sie wieder heimgehen, und dann brachten die Menschen durch vor der Hand, wo sie wären, wo Jesus mit dem Wort von den Engeln wären. Und dann sagte er in Vers 34, Markus Kapitel 1, Vers 34, so hier wird, wo die kranken Menschen haben vor der Hand gebracht. Und dann sagte er, in den nächsten Morgen, tätig bei dieser stand Jesus ab, verleitet hieß, in Denk nur eine einsame steht, zu beten. So das ist, was wir von Jesus lernen. Dass er noch immer Zeit, zum Versuch allein zu gehen, mit Gott zu reden. Und das Paulus sagt, wir sollen uns seine Eigenschaften antreiben. Wenn Jesus dort nötig hat, Zeit zu nehmen, Versuch allein zu gehen, zu Gott zu beten, dann haben wir dort auch sehr neidig in der Skout. Paulus sagt, wir sollen uns seine Eigenschaften antreiben. Dann das Sehende sagt, der sanftmütig sein. Das ist in Kolosser 3, 12 fing. Wir sollen sanftmütig sein, nicht bloß für uns selbst sein, aber auch uns interessieren, für was der Nächste interessiert ist. Sanftmütig sein. Wir lesen das von Jesus. Das heißt, ich sage, selbst sage, dort ich sie von Horten deinmütig und sanftmütig. Und dann das achte, geduldig. Von wem schau ich mehr Geduld lernen als von Jesus? 2. Petrus 3,9 sagt dort, der Herr vertragt sein Versprechen nicht zu lang. Das ist ein Gemeinen. Weil der Dienst so hier zu der Zeit zu werden, was die Menschen, die Sie glauben, dass Gott, wie es ihnen versprechen, nicht neu kommt, Gott bleibt hin, was ihnen versprechen. Aber Petrus sagt, dass das nicht so. Der Herr vertragt ihn für Sprechen nicht zu lang, das eingemeinen. Dann sagt der Herr, hat bloß Geduld mit ihnen. Will's heuwahl, dass alle Mann sich abmerken soll und dass keiner verloren geht. So Gott hat viel Geduld, Jesus hat viel Geduld mit den Menschen. Wenn er einmal Pferden zu sieht steigen leiden, Pferden proben, den Post zu nehmen und am Dort zu merken, aber er hat Geduld. Und wir einmal rumdrehen am Chaim, den Hauptfrieden leiden, wir einmal dort zu halten. So Jesus, wie geduldig. In Hebräer 12, Vers 2, du sagst, dort weil wir Jesus immer am Ehe holen, der den Lohn an uns angefangen hat, und auch vor sich merken. So wie waren Pferden noch Dinge an uns Leben begehen, wo das der Pferden schwer geht, wo das nicht immer leicht ist. Aber wir müssen geduldig sein. Und alles, was wir tun, was immer uns weich kommt, weil wir geduldig sind und weil wir Jesus an ihr holen, da soll sich erst sein, dass uns glauben, dass wir gerat sind, dass kommt alle von Gott, dass wir alle Gott sehen tun. Und hier sage ich der Rückwärter, der den Glauben an uns angefangen hat. Sie hat erst Jesus selbst, den, weil wir an ihr holen, der den Glauben an uns angefangen hat. Wir sind an Nächste sage ich, hei haf in haf, der den Glauben an uns angefangen haf, in noch vor ich merken wird. Weil wenn wir uns auf Jesus waren holen, wir uns an Jesus holen wird, wir am Blieben dann, hei sage ich den Glauben, was hei an uns angefangen haf, den wird hei auch vor ich merken. Das soll ihn scheinen versprechen, so alles was wir brauchen dann, uns auf Jesus holen, geduldig sein, und dann sage ich, der den Glauben an uns angefangen hat, der wird den auch vor sich merken. Das ist das Gott sein Wort. Das ist, was Gott sein Wort sagt. Der, wer den Glauben an uns angefangen hat, der wird den auch vor sich merken. So, das ist Gott, der den Glauben an uns angefangen hat. Ich habe uns das Evangelium hier. Der Jesus ist bei uns in Worten gewesen. Der Jesus hat uns gereinigt. Und so nun sage ich, weil wir Jesus immer an ihr holen, die den Glauben an uns angefangen haben und die den Gott vor sich merken. Das sagt er wieder, Jesus hat keine Freude haben. Jetzt hört man, wenn wir schwere Tiden durchgehen, das wird schwer und schwer, dann auf einmal dann, selber sei er geneigt, der er getemptet hat, bloß mal endieren, bloß mal Tag looten, bloß mal gehen looten. Und das sagt hier, Jesus hat keine Freude haben. Er hat könnte zu sich schieben, er hat nicht durchgehen. Aber er nimmt das Leiden und Tritt ab sich in die Schoen, so als man das nicht wäre. Und hat sich an der rechten Seite von Gott den Thron gesagt. Sie Jesus wie geduldig, er hat sich ganz heil gegeben, Gott seinen Willen zu tun. Und so er nimmt das Leiden an, als man das nicht wäre. Wurde wieder, wenn wir schwere Tiden durchgehen. Ja, Maria, wie ein Klär, wie, oder nehmen wir das an, als wenn das nicht ist. Jetzt, wenn wir Jesus an ihr holen, dann können wir geduldig werden, geduldig bleiben. Mit dem Kolosser 3, Vers 12, hier sagt ich dort, in Heihassig, an der rechten Seite Gott den Thron gesagt. Mit dem Kolosser 3, Vers 1, du, ich sage ich dir, die, wenn die nicht mit Christus taub abgestohlen sind, dann sieht ihr dort, was der Buben ist. Wo Christus wie Gott und der Rechte sieht, setzen wird. Dann sage ich dir, denk an dort, was der Buben ist, und nicht, was du ihnen bei ihr ist. Die sind gestorben, und ihr Leben ist an Christus verstärken. Sie, wenn wir nicht mit Christus gestorben und mit einmal abgestohlen sind, dann sage ich dir, es ans Leben an Christus verstärken. Und dann sage ich dir vierte Vers, wenn Christus der nie uns Leben ist, vor den Tag kommen wird, dann wo wir mit Amtop herrlich heilgestalt werden. So geduldig. Wir haben eine lebende Hoffnung. Wir haben was vorwärts zu checken. Wenn Christus nie gekommen wird, dann werden wir mit ihm zu herrlich heiligstalt werden. Und dort soll uns die Mut geben, dort soll uns die Kraft geben, was immer uns wach kommt, geduldig zu sein, wie zu weiten, dort wir haben eine Hoffnung, und dort wir auch werden, herrlich heiligstalt werden, wenn er kommen wird. So dass es wird, wird die geduldig sein, als dort immer wird. Sei er viermal, sei wir dort, viermal geben Menschen an, dort wird schwer, schwer, schwer, und dann viermal sind geben sie an, aber weiten dort nicht, einmal dann sind sie Meister. Und dann geben sie an, Luther sein sie, wenn sie klein, was sie wiedergekommen wären, dann würden sie stark, wie war es denn. So geduldig sein, es nicht einmal leicht, aber das ist möglich, wenn wir Jesus im Auge haben. Und dann Selbstbeherrschung, Nummer 9. Jesus, und dort liebe ich von Jesus. Jesus war dreimal versagt, was heute in der Wildnis wir am Punkt sei er unter Hungern. Und die Fiend sagt, wann die Gott ihn sehen wirst, dann sei er zu Steiner, sie sollen Brot werden. Jesus hat er getan. Jesus, wir sei er hungrig. Aber heute sollt sich selbst beherrschen. Und so, das schien so, das ist ein Ding, wo Menschen von ihrem Dach glauben, dass sie können nicht mehr sich selbst beherrschen. Weil die wir selbst kennen das nicht. Wo Galater, Paulus sagt in Galater, dass wenn wir uns von den Geist leiden luten, dann wollen wir das Fleisch nicht den Wellen luten. Und wir wissen, dass in das Fleisch, das Paulus sagt, du hast nicht gegottet bin. Aber wenn wir uns von den Geist leiden luten, dann wollen wir uns kennen beherrschen. Und das ist auch, was wir von Jesus sein. Und dann notieren wir live. Das sagt er in der 14. Vers, sagt Paulus, über alles sieht live tulich. Sie höre ich alles die Dinge hier ab, und dann sagt er, über alles sieht live tulich. So ist dort zu einer vollkommenen Einigkeit verbunden worden. So das sagt er das Letzte, und dann sagt er über alles. Live ist das Allerwichtigste für uns Christen. Und wir wissen das von Jesus selbst, er sagt in Johannes 15, Vers 13, China jaff meier am den Nächsten aus dort, dort hei sein Leben für seine Freunde. Und an der Pfizer 5:2 war er, sieht und ihr unter Gott, so ist Christus, uns Gott wir, in sein Leben für uns opfert, aus einem scheinen Geruch und den Gott einen gefallen hat. So, hier sei wir dort, live ist über alles. Paulus sagt, über alles sieht live tulich. Das Römer 13, Vers 8 und Vers 10. Wenn die China, was der Leib hat, brückt die Tien die Bauten. Viertenmals werden Regen abgestaut und dann trauen die Regen zu holen und dann bleiben dummert, werden die Menschen in Kontrolle haben. Aber das ist nicht, was er schaffen hat. Wenn wir Leib haben, dann brückt wir die Tien die Bauten nicht. Und Buram sagt das, jetzt Römer 13, Vers 8 sagt das, sie kennen irgendwas schuldig, über ein dort, wo Gott die den Nächsten sind. Willst wer sie in den nächsten Gott als hart zu tun, was das Gesetz verlangt. Wenn wir live haben, wenn wir uns miteinander leben können, dann haben wir dort zu tun, was das Gesetz verlangt. Und ich sehe, keiner, was live hat, braucht die Tiere gebauten. Wenn es euch Tiere fragt, wer den nächsten Gott ist, was den nächsten nicht erreicht tun. Wenn wir live haben, dann braucht wir die Tiere gebauten nicht, dann braucht wir, dann wollen wir kein Trouble haben, dass wir stehen wollen, oder wir wollen gehen mit dem Daut merken, oder den anderen die Fried wahrnehmen, oder was immer das sagt, sagt er, die Leib, was kennen, was auch ich andern. Dann sagt er, was mit Leib tulich sein, hat einer alles zu tun, was das Gesetz verlangt. Wenn wir das Gesetz erfüllen, sagt er, wenn die Leib tulich sein, hat ihr das zu tun. Dann 1. Korinther 13, mit den alten Eigenschaften, wir können viele Dinge tun nach uns selbst. Und Paulus sagt, wenn wir dort nicht live tun, Hij sagte, hij kon sogar seinen Körper handieren zu verbrennen. Aber sagte, wenn ich nicht Leib habe, er sagte, hat mir das nicht. Alles, was ich in meinem Leben getan habe vor Gott, ist dann alle verjährt, wenn dort nicht das Leib kam. So das, was Paul hier gesagt, über alles sieht Leib zulich. Und dann in Vers 15, Klasse 3, 15, sagt er, in Lut Christus sein Fried an den Hotten regieren. Gott hat ihn dazu gewählt, seinen Fried zu haben, Leder und einen Körper in sie dankbar. Ist das, was Gott haben will, dass sein Fried kann in uns Gott regieren. Mit der Firmung kommen wir zu Uhr, wo wir eine Entscheidung merken, wir uns jankert irgendwo, oder wir uns sagen, wir uns in Fertigkeiten, wir uns in Hüßtäten, oder wir sehen einen Partner von uns Leben. Weil wir finden dann Gott den Wut nicht, sonst der Dinge. Wir sind am Beten, wir sind am Frau über Gott, mit Sprecher 3,4 sagt, dass wir sagen, alle zweiten Leute, die uns fehlen, und dann wird er an sich stoppen lenken. Und so, wenn wir beten tun, und dann, wenn wir was tun wollen, wenn wir Fried haben, du Eva, dann können wir das gut tun. Dann können wir das weiter, dass Gott sein Willen ist. Aber wenn wir nicht ganz Fried haben, wir feiern uns nicht ganz merklich, Eva, dann sollen wir schon mal nicht gut das tun. Und vielleicht wollt ihr mal erfahren haben, wenn die haben, was wollt, die haben, was die jankert, aber ihr fällt ihnen nicht ganz merklich, du Eva, hat nicht ganz Fried, du Eva. Aber ihr denkt, dass einer weiß. Dann fühlt es, dass ihr das getan habt, dann fällt ihr in zwei Erschleich, und dann wart ihr an, dass wir nicht Gott sehen wollen. Wenn sie haben nicht ganz Frieden über, sie fallen nicht ganz merklich über, so dann kann Christus sein Frieden nicht an uns regieren. Er sagt hier, du Christus sein Frieden an die Nuhaten regieren. Und das wunderschön, wenn wir dort tun können. Das ich sehe, like, so ein paar Dinge, wir machen beten, bessere Dinge finden wir in Gott sein Wut, was sie wollen ist. Aber besser Dinge nicht. Das ist ein Partner. Wenn das halt mich befreien will, weil zu der Zeit, wie wir nicht so gelebt, dass wir beten dann haben, wie sagten bloß, ne, wem wir leichten dann und so wieder. Aber wenn man sagt, man hat nie, wir haben Gott sein Wut gecheckt, ich will mitfinden, okay, wer, mit wem soll ich mich befreien? Was sagt Gott in Wort? Ich würde schon durch die Bibel gehen und siegen. Okay, mit wem soll ich mich befreien? Ich würde schon ganz die Bibel durchgehen sein. Ich würde den Namen gleich gefunden haben. John Hubert Streit von der Erinnerung. Dass du gleich bist. Weißt du, aber dann, wenn wir Gott freuen, haben wir uns leiden. Wenn sie nehmen Gott uns Frieden, ja, wir feiern uns Gott über, dann können wir uns sicher sein, dass Gott sein Willen. Und dann können wir Christus in Frieden in unsere Worten regieren lassen. Und das ist wunderschön, das ist sehr gut, wenn wir das tun. Was immer wir tun wollen, wenn wir es nicht ganz gut feiern oder nicht ganz Frieden haben, dann wachen, Geduld haben. Wenn Gott auf einmal Frieden hat, dann können wir den Stopp nehmen. Wenn Gott nicht den Frieden hat, dann sollen wir anhören und wachen. Weil die geduldig sein, betont immer. Das wird zu wachen, was Gott Frieden geben wird. Und das, was Paulus hier sagt, Lut, Christus in Fried und die Nuhaten regieren. Und dann sagt Vers 16, Klasse 3, 16, sagt dort, Lut, Christus in Wut, rechtlich manchen wohnen. Beliebt und halb einer den anderen, in alle Weisheit, singt von ein dankbares Wort, Psalmen und jässliche Leider, Gott zu ehren. Lutrester sind wird rechtlich manchen wohnen. So wie das Wort mitteilen, er erhält wie das von selbst. Weil die das Wort an Hüß haben, viele Menschen haben das Wort an Hüß. Viele Menschen haben mehr als ein oder zwei oder drei Bibeln an Hüß. Weil das Wort an Hüß haben, halt nicht. Weil die Medizin an Schopf haben, wenn wir krank sind, dann halten wir es nicht. Aber wenn wir das annehmen, dann können wir uns erhalten. Kriegt es aber Gott sein Wort. Gott sein Wort bloß an Hüß haben, halten wir uns nicht. Das muss man wieder mal lesen, dann oder zu behaupten. Ich kenne mal einen Freund, der sagt, er ist über eine Quack gewesen. Die Prediger hat gesagt, sie sollen nicht looten Stoff auf ihre Bibeln kollekten. Sie sollen nur sein, dass sie sich nicht mit Stoff sammeln. Na, dort, wir haben gesagt, wichtig geworden, dat woord weer heilig, dat weer God zijn woord. Zo so, hij ging van de weer alle dag en werf de Bibel af. Hij ben ik zeker dat er niet goed stof gesammeld worden. Zo so, dat, maar dat is niet wat het gemeint is. Dat is wat hij dat genoemd had, met vele van onze liedje, er alle, ein Ding, wat we alle, wat die alle haben, die glauben dat de Bibel als God zijn woord en de handen spraak voor het woord. Ik weet dat vele, die zijn zo gesonnen, dat we zullen niet mal in Bibelvers einen oder anderen Texten, wie sie sagen, dass die Hirten nicht empfunden haben, dass Gott sein Wort, wie sie alle nicht mehr spüren. Aber Gott sein Wort, das sagt hier, Lut Christus sein Wort, direktlich, man kann tun, und beliert den Haupt einer des anderen. Sie brücken Haupt einer von den anderen. Gott darf einen eine Offenbarung an dort, und dann habe ich mit anderen das Vertrauen, andere Haupten, die können durch euch kommen. Und das dort sagt der Haupt dient einer den anderen. Und lehrt einer den anderen. Und dann, Vers 17, sage ich der Letzte, in alles, was die Seien und Donen und unseren Herrn Jesus Christus in den Namen, durch am Dank. Und so sich ihr seht, wofür Zübel würden wir uns verantworten, wenn wir das praktizieren würden. Was immer wir Donen, Seien oder Donen und Jesus Christus in den Namen. Vielmals würden wir den ja nicht sein, nicht daunen, wenn wir das würden daunen. Mit der vierten Mal kommen wir, habe ich eine Frau. Wir wollen was daunen und dann, nicht bin ich nervös, ist das reich oder ist das nicht reich. Mit der, wenn wir das praktizieren würden, wollen wir sagen, ich will mich, ich nehme das sogar. Und ich nehme die an und nehme die und schlage die an. Und ich würde an Jesus sie nun daunen und Gott auch zu verdanken. Würde ich das tun? Oder würde ich zurücktreiben? Es sind so sehr viele Dinge. Wenn ich was nächsten zu Ohren will sein, fährt man so wie mit blickartig, mit hastig was sein. Wenn ich will zu wem was sein, kann ich das in Jesus in Nun sein. Erst das, was ihn würde helfen. Und wenn ich das, wenn wir Sinne anstellen haben, kann ich das in Jesus Christus in Nun zu dieser Person sein, in Gott zu verdanken. Mit seiner Hostie würde ich feiten, no, das kann ich nicht tun. Kann ich nicht in Jesus ihn nun tun, weil dann wird er, da wird er nicht tun. So hier sage ich, in alles, was die Seien und Donen, dort in unseren Herrn Jesus ihn nun. Und so, so ich glaube, das hat sehr viel zu tun, mit der Gemeinde abbühen, und wenn wir uns diese Eigenschaften waren antreten, so die Eigenschaften, die Jesus selbst auch hat, wird die dann, wo wir haben, die Gemeinde abbiegen, wird tatsächlich besonders der Leib. Denn 1. Korinther 13, 3, Vers 7, Vers 3, 7. Du sagst uns dort, was Leib dead. So dachte, wenn ich alles, was ich habe, die Arme gebe, in meinen Körper handgebe, zu verbrennen, in den Menschen nicht gut wird, dann halt mich dort nicht. Leib ist geduldig, Leib ist freundlich, Leib wird nicht übrig, Leib ist nicht eigenkappig, empucht sich nicht, Leib ist nicht eingeschickt, ist nicht nusig, sie lässt sich nicht verbessern und ist nicht nudrehend. Leib verdreht alles, Läuft alles, sie hupt alles, geduldig, dreht sie alles. So, hier sind alle Eigenschaften men. Und das sage ich, that's what life did. So, mach Gott sein Wort sehnen und mach wir versiegen, uns diese Eigenschaften anzutreten, dort wir dort kennen lernen, dort wir kennen, alle Taub der Gemeinde abbiegen, weil wir nach Taub beten. Lieber himmlischer Vater, ich komme für dich und ich danke dir für dein Wort, das wir haben. Ich danke dir, dass wir darüber finden können, wo wir leben sollen, Herr. Und wenn du all das von uns getan hast, willst du uns gewählt hast, willst du uns geheiligt hast, reingemerkt hast, nicht verlangst du oder Worts von uns, dass wir waren uns diese Eigenschaften antreiben, dass wir waren leibhaft, dass wir waren geduldig sind, sanftmütig sind und all diese Dinge. Und Gott, wir wissen, dass wir kennen das nicht an selbst. Und so, ich frage, wirst du uns vernähen, unsere Worten fällen mit Leib, mit deinem Leib, so dass wir diese Dinge alle tun und kennen. Und help uns auch darüber zu denken, was Paulus sagt, dass alles, was wir sagen und tun, an deinen Namen sollen tun, Jesus. Help uns dort zu tun, dass wir nicht würden so fährten, irgendwas sagen, was einen anderen schulden wird, oder tun, was nicht reich ist. Für ich danke dir für dein Wort, und ich bete, dass du uns helfen, dort in unser Leben anzuwenden. In Jesus' Namen. Amen.